In einem allerdings ist ein Schluss Deutschlands ein unabänderlicher Hemmnis. Auch im Osten unseres Reiches friedliche, stabile und damit tragbare Verhältnisse herbeizuführen. Und gerade hier decken sich die deutschen Interessen und Wünsche restlos mit denen Sowjetrusslands. Die beiden Staaten sind entschlossen, es nicht zuzulassen, dass zwischen ihnen problematische Zustände entstehen, die den Keim von inneren Unruhen und damit auch äußeren Störungen in sich bergen und vielleicht das Verhältnis der beiden Großmächte zueinander irgendwie ungünstig tangieren können. Deutschland und Sowjetrussland haben daher eine klare Grenze der beiderseitigen Interessengebiete gezogen mit dem Entschluss, jeder auf seinem Teil für die Ruhe und Ordnung zu sorgen und alles zu verhindern, was dem anderen Partner einen Schaden zufügen könnte.